Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Christoph Avignon. Das war eines der Lieder, die ich von der Gruppe Major, also Major heißen die, gehört habe. Und zwar, als ich irgendwann mal ein Junge war. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie und nach dem fauvistischen Daseins. Also das Tierische in uns muss raus, scheiß auf die Qualität. Hauptsache, der Gedanke stimmt. Also da bin ich ganz zu Dank verpflichtet, meinem Freund Sokrat, oder wie auch immer ihr den auf Deutsch nennt. Heute will ich über die Gruppe Major sprechen, die, also ich werde auf jeden Fall wie immer auf meinem Blog ihre Webseite draufstellen, obwohl ihr das unter www.gruppamajor.com finden könnt. Wobei, ich werde die auf jeden Fall auf meinem Podcast also draufstellen. Und das, was ihr gerade gehört habt, heißt Regenwurm. Und der Text ist ein bisschen seltsam, aber das war halt eben das erste Lied, das ich von der Gruppe gehört habe. Und das Geile, das neue Album kann man auf der Gruppen-Homepage einfach mal runterladen. Und das finde ich super. Nun kurz etwas zur Gruppe, und zwar... Die Gruppe wurde 1986 gegründet, und zwar von dem Bassisten, kann man das so sagen? Naja, also auf jeden Fall, der hat die gegründet mit mehreren Leuten, seitdem existieren die, machen Musik ein bisschen überall hin und her, also die haben auch in Prag gespielt und sowas. Also ich finde die Gruppe eigentlich nur super, und das Gleiche, was ich seit, also Sendung, in der jeden neuen Sendung wiederhole ich das. Leute, lernt mal Bosnisch oder Serbokroatisch oder irgendeine andere slawische Sprache, die diese Texte, wie soll ich sagen, so, damit ihr diese Texte verstehen könnt. Denn die haben wirklich gute und seltsame Texte, und also ich mag die Gruppe, ich habe die letztens wiederentdeckt und ich habe die mal angeschrieben und ich bekam dann gleich eine Antwort, und zwar, das dauerte nicht mal ein paar Stunden, das fand ich super. Und ich wollte euch jetzt einfach mal eins der Lieder von dem neuen Album vorstellen. Und zwar, also solange ich rede, lasse ich das einfach mal im Hintergrund laufen. Denn ich kenne die Lieder nicht wirklich, also kann ich nicht sagen, hört euch mal dieses Lied an, das finde ich super, weil ich kenne die nicht. Aber ich denke, also ich lasse jetzt mal einfach, naja, sagen wir mal, dieses Lied laufen. Keine Ahnung, könnte super klingen. Versuchen wir es mal. Reci mi Danka koja je zvijer što jede svoju rodbinu, stadoše kola i bitah, već smo tu. naši svijet. Idemo na svadbu pa na groblje. Košule i plavine u dječji svijet. Also ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Ich nehme das gerade mit meinem PC auf. Das Lied heißt Die Wälder, so Schume. Es ist das 10. Lied auf ihrem Album, den man also auf ihrer Homepage runterladen kann. Der heißt Pregrist Snova und viel Spaß beim Aussprechen, denn man kann es wirklich nicht wirklich aussprechen, wenn man Deutscher ist, ohne wirklich viel geübt zu haben. Gut, ich bereite immer noch meine Ausstellung vor, mal kurz drauf zurückzukommen, denn wie gesagt, die letzten paar Podcasts entstanden wirklich in den letzten 3-4 Tagen und jeder auf seine eigene komische Weise. Ich bewege mich viel und mache so viele Geräusche, aber wie immer, das ist mir egal, denn wenn ihr, keine Ahnung, Super Production HD Podcasts oder Blu-ray Podcasts oder was weiß ich, was auch immer oder wie man das nennen kann, wenn ihr das haben wollt, dann geht woanders hin. Mir ist es egal, denn ich mache das auch Spaß. Also es ist mir auch egal, ob ich 5 Zuhörer habe oder 5 Millionen. Hauptsache, ihr schreibt mir nicht allzu viele E-Mails. Und wenn, dann intelligente E-Mails. Und naja, ich will nicht weiter Quatsch reden. Also viel Spaß mit der Gruppe Major und dem Lied Schumme, das ich ausgesucht habe und das gefällt mir zurzeit. Das war's von mir. Servus, euer Ruben Vagabund. Und wie Tante Schüsselchen sagen würde, bleibt schlaflos. Košume i planine u dječji svijet.